Zweiter Tritt, bis es passt. Ein Schlag daneben und der Hund ist tot. Scheißegal, blanker Neid steht im Gesicht und ein müder Vorhang fällt. Man spielt Mikado im Park und alle anderen spielen heute Vollidiot. Ganz normal, sagt ihr, wenn euch jemand fragt, selber schuld, so wird's bestimmt. Jetzt ist Schluss, nichts passiert, Herrschaften aufgepasst, ich glaub, es eskaliert. Und ihr tut so, als sei hier flüstern nicht erlaubt, ihr seid nicht hart, ihr seid bloß laut. Tage rattern im Takt und vor der Stadt gab's eine Kollision. Wunderschön, Migräne in der linken Brust und ein Hairstyling zum Schirm. Warum ist draußen so nass und warum geht niemand ans Telefon? Ach, wie schön, und Mr. 100.000 Volt findet längst alles zum Gehen. Nur Verdruss, ja, ist schon klar, Ladies and Gentlemen, es bleibt so, wie es war. Und ihr tut so, als sei ruhig sitzen nicht erlaubt. Ihr seid nicht hart, ihr seid bloß laut. Ihr seid nicht hart, ihr seid bloß laut. Ihr seid nicht hart, ihr seid bloß laut. Ihr seid nicht hart, ihr seid bloß laut. Ihr seid nicht hart, ihr seid bloß laut.